Kundgabe 6663. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.10.1956. Die Kraft des Namens Jesu. Wenn ihr meinen Namen in tiefer Andacht aussprechet, so erwächst euch geistige Kraft im Übermaß daraus, denn ihr bekundet damit euren Glauben an mich, eure Ehrfurcht und Liebe, die ihr dem göttlichen Erlöser Jesus Christus schenket. Und diesen Glauben kann ich belohnen mit Kraftzufuhr, die ihr alle nötig brauchet. Und so ihr euch nun in meinem Namen versammelt, dann seid ihr alle Kraft durchströmt, und eure Seele empfindet meine Gegenwart. Denn ich weile dann mitten unter euch, weil ihr mich durch eure gläubigen Gedanken euch gegenwärtig sein lasset. Und ihr befindet euch in einem Entwicklungsabschnitt, der eine Erlösung garantiert, so wie ihr euch zu mir in Jesus Christus bekennet. Seit meinem Kreuzestod also ist eure Erlösung abhängig davon, ob ihr dieses, mein Erlösungswerk des Menschen Jesus, anerkennt. Ob ihr glaubet, dass euer Gott und Schöpfer zur Erde herabgestiegen ist, um im Menschen Jesus das Erlösungswerk für euch zu vollbringen. Ihr müsstet also diesen euren Glauben bezeugen. Und ihr tuet dies, wenn ihr meinen Namen gläubig aussprechet. Wenn ihr in Jesus Christus euren Gott und Vater erkennet und dies also durch Nennung meines Namens zum Ausdruck bringt. Den Ruf, den ihr zu mir in Jesus Christus sendet, werde ich immer hören und erhören. Und er wird mich bei euch gegenwärtig sein lassen. Und jede Zusammenkunft in meinem Namen will ich segnen. Ich will eure Gedanken lenken, euren Geist erhellen. Ich will selbst zu euch sprechen, und ich kann dies nun auch, weil ich mitten unter euch sein kann, weil ihr an mich glaubet. Und darum sollet ihr euch des Öfteren zusammenfinden, und wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich kann mich also jederzeit einschalten in eure Reden, in eure Gedanken. Ich kann alles das euch vermitteln, wessen ihr bedürfet zur Zeit. Ich kann euch aufklären, wo ihr noch im Zweifel seid. Und ich kann euch raten und helfen, denn ihr alle brauchet meinen Rat und meine Hilfe. Ihr alle seid noch schwachen Kindlein gleich, die an der Hand geführt werden müssen, dem rechten Ziel entgegen. Aber ihr machet eine solche Führung dann auch möglich, so wie ihr nur meinen Namen mit gläubigem Herzen aussprechet. Und darum werden die Menschen nicht sagen können: Hier ist Christus, da ist Christus. Denn ich bin nicht örtlich zu suchen. Ich bin nur dort, wo ein gläubiges Menschenherz mich gegenwärtig sein lässet, durch Liebe wirken, und wo im lebendigen Glauben an mein Erlösungswerk mein Name in kleinem Kreise andächtig ausgesprochen wird. Denn nur der durch die Liebe lebendig gewordene Glaube erkennt und bekennt mich als den Erlöser Jesus Christus, und er lässet meine Gegenwart zu. Und so kann ich wohl überall verkündet werden, und doch nur in wenigen Herzen Aufenthalt nehmen, weil mein Name eben nur von wenigen Menschen in vollster Überzeugung ausgesprochen wird, dass ich ihnen Erlösung brachte durch meinen Kreuzestod. Und weil auch nur für diese wenigen mein Name die Kraft hat, ihre Seele zu durchdringen und wahrhaft lebendig zu machen. Und offensichtlich werden diese meinen Segen spüren. Sie werden sich mir so innig verbunden fühlen und also verkehren mit mir, wie ein Kind mit seinem Vater verkehrt. Sie werden sich meiner Gegenwart bewusst sein und Harmonie und innerer Friede wird ihr Anteil sein, weil, wo ich bin, Friede ist und Seligkeit. Amen.